1930 war's, es trug sich zu, dort oben am Meer, kaum glaubhaft noch, was damals geschah, und es bewegte die Menschen sehr. Krieg ging um und Not war im Land, Intrigen auch und Hexenwahn. Ein Mädchen sollt brennen, lichterloh, es hatte nichts Böses getan. Maria war ein schönes Kind, sie hatte Heinrich den Liebsten. Doch da war noch ein anderer, der wollte sie auch besitzen. Sie sagte nein und aus Rache dann ließ schlechten Leumund er über sie kommen. Als Hexe war sie bald verschrien, das Unheil hat seinen Lauf genommen. Der Bernstein, den sie trug auf der Brust, war für die Leute ein Grund. Sie glaubten, der gebe ihr wohl die Macht, zu stehen mit dem Teufel im Bund. Und sollte gestehen, als Hexe wollt man sie sterben sehen. So fuhr man sie auf nem Leiterwagen zum Richtplatz, da sollten's alle sehen. Plötzlich war ihr Geliebter da, und mit ihm kamen noch 20 Mann. Entriss sie den Henkern mit starker Hand, bevor noch das Schauspiel begann. Der Bernstein, den sie trug auf der Brust, war für die Leute ein Grund. Sie glaubten, der gebe